Draußen war es sonnig und drinnen wartete heute bei all ihren Treffen in Brüssel überall ein warmer Empfang auf die amerikanische Außenministerin. Die erste Station war eine Diskussion mit jungen Praktikanten aus den EU-Institutionen im Europäischen Parlament. Klimawandel, das Verhältnis zu Russland, die Situation im Nahen Osten. Die jungen Leute fragten danach nach allem, was auch auf der Themenliste der offiziellen Brüsseler Gespräche stand. Allerdings deutlich direkter, etwa danach, ob das alte Europa für die USA nicht mehr wichtig sei, wo Frau Clinton doch zuerst nach Asien gereist sei. Does this mean old Europe is not as important for the United States? Well, the last question is easy to answer, John. Das ist eine leichte Frage. Europa ist unser wichtigster Partner und wir arbeiten zusammen. Ergreifen wir die Gelegenheit und nehmen wir die Herausforderungen an. Clinton erklärte mehrmals heute in Brüssel, die Vereinigten Staaten seien bereit, den Europäern zuzuhören. Sie habe die EU ausdrücklich darum gebeten, sich einzubringen bei der aktuellen Überarbeitung der US-Strategie für Pakistan und Afghanistan. Zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise sollten Europäer und Amerikaner eng zusammenarbeiten. Clinton versprach amerikanische Unterstützung bei den Bemühungen der EU, einen gemeinsamen Energiemarkt in Europa zu schaffen. Mehrfach bestätigte die US-Außenministerin heute in Brüssel das Engagement der neuen Regierung in Washington im Kampf gegen den Klimawandel. Die Vereinigten Staaten wollten in Kopenhagen ein Abkommen mit engen, überprüfbaren Vorgaben erreichen, sagte Clinton. Für die Europäer bedeutet dies wichtige Unterstützung. EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner. Wir haben von Anfang an mit den USA zusammengearbeitet. Aber bei dieser Regierung erleben wir eine ganz andere, eine offene Haltung. Unsere Anstrengungen gehen in dieselbe Richtung. Wir haben jetzt die Vereinigten Staaten an unserer und die USA haben Europa an ihrer Seite. Die US-Außenministerin bedankte sich in Brüssel für die Bereitschaft einiger EU-Staaten, ehemalige Guantanamo-Insassen bei sich aufzunehmen. Dazu gehören Portugal und Spanien. In Deutschland ist die öffentliche Meinung gespalten. Noch aber hat kein Mitgliedsland eine entsprechende Anfrage aus Washington erhalten und Hillary Clinton wollte sich in dieser Frage heute erkennbar nicht festlegen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angemessen wäre, einzelne Gefangene umzusiedeln, dann würden wir das mit Freunden und Partnern wie der EU diskutieren. Dieses Gespräch führen wir dann, wenn wir soweit sind. Von Brüssel aus bot die US-Außenministerin Russland eine Zusammenarbeit bei der geplanten US-Raketenabwehr in Europa an. Moskau lehnt das amerikanische Vorhaben ab. Clinton nannte Forschung, Entwicklung und die Aufstellung des Systems als mögliche Kooperationsbereiche. Doch die US-Außenministerin machte in Brüssel auch die Grenzen des Entgegenkommens gegenüber Russland deutlich. Die Vereinigten Staaten haben Russlands Aktionen in Georgien deutlich verurteilt. Wir sind sehr besorgt, dass Energie als Mittel zur Einschüchterung benutzt wird. Dies dürfte auch ein Thema am Abend sein, wenn Hillary Clinton in Genf den russischen Außenminister Lavrov trifft.